Kundgabe 4751. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.10.1949. Verbreiten der Liebe-Lehre, Aufgabe der Diener Gottes. Ich habe euch in den Dienst genommen, weil ich um euren Willen weiß, um eure Fähigkeit, in meinem Auftrag tätig zu sein. Und also unterweise ich euch nun, auf dass ihr euren Dienst gut versehen könnt. Ich bilde euch aus für eure Tätigkeit. Nur eine kurze Zeit seid ihr meine Schüler, dann aber genügt euer Wissen, um den Mitmenschen ein weiser Führer sein zu können. Doch mit meinem Geist werde ich ständig bei euch verbleiben, das heißt, eure Lehrtätigkeit wird immer unter Assistenz meines Geistes ausgeführt werden. Und darum brauchet ihr nicht zu fürchten, eurer Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Denn eigentlich belehre ich selbst die Menschen, denen ihr das Evangelium bringen sollet. Doch es muss dies durch euch geschehen, weil ich direkt zu ihnen nicht sprechen kann, ohne mich in meiner Göttlichkeit ihnen zu offenbaren. Dies aber könnten sie nicht ertragen in ihrem unreifen Zustand. Und darum benötige ich euch als Mittler, denn sie brauchen meine Belehrung, die ich ihnen durch euch zugehen lasse. Ihr also arbeitet für mich und ich durch euch, denn die Menschen sind in arger Not, weil sie nichts mehr von mir wissen und das, was ihnen gesagt wird, nicht mehr glauben können. Ich aber will ihren Glauben wieder beleben oder ihn rechtrichten. Denn die Menschen sind falsch belehrt und darum schon von mir abgefallen, weil jeder Irrtum von mir abführt und nur allein die Wahrheit zu mir hinführt. Darum gehe ich gegen den Irrtum vor. Darum beauftrage ich euch, meine Diener, stets die Wahrheit zu predigen und gegen den Irrtum anzukämpfen, weil nur die Wahrheit zum ewigen Leben führt. Weil ihr nur durch die Wahrheit selig werden könnt. Ich brauche euch also lediglich zum Verbreiten der Wahrheit, die ich euch zuführe, auf dass ihr tauglich seid als Verbreiter meiner Lehre, die nur Liebe gebietet. Ich brauche euch, da ihr durch euren Willen es möglich machet, dass ich mich euch kundgebe, weil nur durch mein direktes Wirken, durch Übermittlung meines Wortes, die Wahrheit euch zugeleitet werden kann und ihr also als meine Schüler euer Wissen vermehret, das euch nun in die Lage versetzt, lehrend tätig zu sein unter den Mitmenschen. Denen sollt ihr Licht bringen, das sie dringend benötigen, jedoch bisher entbehren mussten, weil sich nur selten Menschen finden, die als Lichtträger das Dunkel der Nacht vertreiben können. Es ist dies eine schöne Aufgabe, die Segen bringt sowohl den Lehrern wie ihren Schülern und die auch stets meine Zustimmung, meine Unterstützung, meine Gnade finden wird, eben weil sie notwendig ist. Darum nehme ich ständig Knechte an, die arbeiten wollen für mich und segne sie und ihren Willen. Und wer mir so dienet auf Erden, den werde ich belohnen in der Ewigkeit, denn ein treuer Knecht ist seines Lohnes wert. Amen.